In der koreanischen Mineralwasserfabrik Gangso wurde ein Produktionsprozess geschaffen, der jährlich tausende Tonnen bottisch Mineralwasser herstellen kann. Dadurch stieg die Mineralwasserproduktion 1,2-fach. Durch die Einführung des neuen Waschprozesses verringerte man den Verbrauch an Elektroenergie und erhöhte die Sterilisationsfähigkeit. Und im Namen des integrierten Produktionssystems wurde das PLC-Steuerungssystem nach dem Produktionsprozess für bottisch Mineralwasser gebaut, wodurch das Produktionssystem steril und staubfrei gemacht wurde. Das Mineralwasser ist im In- und Ausland wohl bekannt, weil es für die Behandlung der Leberfunktionsstörung, der Fettsucht, der Zuckerkrankheit, der Verdauungskrankheiten und der weiteren sehr wirkungsvoll ist.